Hi Leute, willkommen zurück zum Entdecker-Podcast. Ich bin Niklas und herzlich willkommen zu der dritten Folge des Entdecker-Podcastes. Letzte Woche oder letzten Wochen war ja nicht so viel los hier auf dem Podcast. War ein bisschen stressig, aber jetzt bin ich zurück. Und zwar geht's heute um meine Top 3 Bücher. Ja, ich bin da drauf gekommen, weil ich gerade von Napoleon Hill Think and Grow Rich lese. Sehr geiles Buch. Ich habe jetzt erst 100 Seiten gelesen, aber bis jetzt gefällt es mir auf jeden Fall ziemlich gut. Und ja, habe dann mal gedacht, ich mache mal einen Podcast zu meinen Top 3 Büchern, die ich auf jeden Fall weiterempfehlen kann, die jetzt nicht so die Klassiker sind, wie die 4-Stunden-Woche und Co., die ja eigentlich jeder so kennt, der sich mir mit dem Bereich Unternehmertum, Mindset und so Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, schon kennt. Ich bin dann auf jeden Fall meine Bücherliste durchgegangen. Ich habe da so auf meiner Liste, die ich noch lesen will, über 70 Bücher. Also habe ich auf jeden Fall noch was zu tun in nächster Zeit. Und habe dann mir mal 3 Bücher rausgesucht, die ich auf jeden Fall ziemlich gut finde. Ist teilweise schon etwas her, dass ich die gelesen habe. Habe mir jetzt aber noch ein paar Notizen gemacht und mein Wissen noch ein bisschen aufgefrischt. Aber falls ich dann was nicht ganz korrekt wiedergeben sollte, dann verzeiht mir das, weil es teilweise halt schon was her ist, dass ich die Bücher gelesen habe. Über so ein Dreivierteljahr bis Jahr. Aber es sind auf jeden Fall geile Bücher. Dann lasst uns aber hier auch direkt loslegen. Ich will jetzt ja nicht zu viel von eurer wertvollen Zeit vergolden. Und zwar fange ich an mit einem Zitat, das ich sehr geil finde. Ich mag den Schmerz, der mich zum Sieger macht. Das soll Arnold Schwarzenegger gesagt haben. Und das taucht in dem Buch Senkrechtstarter, wie aus Frust und Niederlagen die größten Erfolge entstehen, von Rolf Schmiel auf. Ich glaube, ziemlich weit am Ende. Haben wir gerade mal durchgeguckt. Ist ein sehr geiles Buch. Das Vorwort ist auch von dem Hermann Scherer geschrieben. Von dem stelle ich euch gleich auch nochmal ein Buch vor. Ist aber auf jeden Fall ziemlich cool. In dem Buch geht es darum, wie man als Senkrechtstarter, wie der Name schon so sagt, wie man aus Niederlagen halt richtige Erfolge erzielen kann, wie man diese Niederlagen ummünzen kann auf Erfolge und nicht dann als trauriger Kloß in Ecke, wie auch immer, zugrunde geht, sondern diesen Schmerz, den man spürt, wenn man, es funktioniert nicht so, wie man sich das überlegt hat. Man kann ja viel schlimmer sein, man ist kurz vor der Pleite, so ein Elon Musk, der war ja mehrmals fast pleite. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wo er gerade steht, ist natürlich das beste Beispiel dafür, wie man aus einer Niederlage richtige Erfolge erzielen kann. Was ich dann auch ziemlich interessant finde, der Rolf Schmiel geht dabei auch dann auf die Triebkräfte von Top-Performern ein, also die wirklich diese High-Level-Aufgaben oder Unternehmen führen, wie ein Elon Musk halt. Das sind dann so Sachen wie Gier, Zorn, Neid, Selbstsucht und noch ganz viele weitere Begriffe und Themen, auf die er da eingeht und weiter definiert. Auf der anderen Seite zeigt er aber auch noch, wie man sich selbst motivieren kann oder was Faktoren sind, die einen motivieren könnten und wie man auch andere motivieren kann. Also das geht dann ja eher in Richtung Teamführung und Mitarbeiterführung. Ja, und was ich an diesem Buch halt so toll finde oder so geil, ist, dass es einfach darauf eingeht, wie man halt diese Niederlagen, also wie ich gerade schon gesagt habe, ummünzen kann. Weil das ist ja einfach eines der Themen, die man, wenn man als Unternehmer, als Selbstständiger unterwegs ist, ja auf jeden Fall damit konfrontiert wird mit Niederlagen. Es funktioniert halt nicht alles so, wie man sich das vorstellt, aber auch in Unternehmen als Angestellter hat man natürlich Niederlagen, je nachdem, welche Freiheit man hat. Und dieses Thema, das ist ja eins, das tendenziell ist, an dem wir wachsen und entsprechend natürlich dann auch ein paar Tipps gebrauchen können, wie man damit umgehen kann. Und da finde ich dieses Buch sehr geil. Also wenn man in so einer Situation ist oder sich darauf vorbereiten will, auf Niederlagen, die werden kommen. Und an denen wächst man aber auch. Kann ich das Buch echt nur empfehlen. So, dann zum zweiten Buch. Das heißt Fokus. Den Untertitel habe ich mir jetzt gerade nicht aufgeschrieben. Aber unter Fokus findet ihr das schon. Das ist dann vom Hermann Scherer, der auch das Vorwort bei Senkrechtstarter geschrieben hat. Ist auch ein sehr geiles Buch. Ja, alle Bücher, die ich heute präsentiere, weil es da einfach, also wie der Name schon sagt, es geht um Fokus, wie man den Fokus halten kann auf erfolgreich sein, auf sich frei machen. Und da gibt es ein ganz gutes Beispiel, also das ist jetzt auch der Titel von einem Kapitel, die Opportunitätskosten von Kinderschokolade. Es geht darum, wie man halt, oder dass man als Mensch, gerade heute in diesem Zeitalter, wo alles schnell, man kommt direkt instant eine Reaktion von Likes auf ein Foto bei Instagram oder man bestellt was bei Amazon und dann ist es nachmittags oder am nächsten Tag da, dass man immer mehr diese schnelleren Erfolge bevorzugt. Aber ein langfristiger Erfolg, der ist ja viel wichtiger, der ist viel stabiler und ja, hält auch länger, weil es halt langfristig ist. Und ja, da muss man natürlich dann, oder es ist schwierig heute dann, sich oder sein Gehirn darauf umzumünzen. Also ich finde das zumindest teilweise so, dass man nicht direkt das Feedback bekommt, nicht direkt alles klappt, wie man will. Da sind wir auch schon wieder bei dem Thema ja, Niederlagen. Und dass man da einfach dranbleibt und diese langfristigen Ziele im Auge hat und nicht auf kurzfristige Erfolge drauf aus ist. Also klar, die sind auch ganz nett, die motivieren. Aber die großen Ziele, die sollten langfristig sein. Und ja, das unterscheidet natürlich auch die richtig erfolgreichen Leute oder Unternehmer und Investoren von den semi-erfolgreichen oder nicht erfolgreichen. Ich meine, so ein Warren Buffett sagt ja auch, dass man, und eine seiner Investmentregeln ist ja, wenn man eine Aktie nicht 10 Jahre halten, oder wenn man nicht das Potenzial sieht, diese Aktie 10 Jahre halten zu können, dann sollte man die nicht kaufen. Und da haben wir auch wieder dieses langfristig, man sollte langfristig denken. Auch wenn das echt nicht so einfach ist. Also ich meine, ich kenne es ja von mir selber. Ja, man muss da an sich arbeiten und da kann ich echt dieses Buch empfehlen. Der Hermann Scherer geht aber auch darauf ein, dass jedes Problem, was man so in seinem Alltag entdeckt, das heißt, irgendwo läuft was nicht so rund und dass man daraus ja dann ein Unternehmen machen kann. Das ist dann, jedes Problem ist nur ein noch nicht gegründetes Unternehmen, schreibt er. Und ja, den Punkt kann ich nur unterstützen. Also, was soll man da noch groß zu sagen? Aber er geht auch auf Themen wie die ja die menschliche Psyche ein, so, also so Punkte wie Selbstzweifel. Ich meine, das kennt ja auch jeder. Mache ich hier das Richtige? Soll ich das wirklich weitermachen? Lohnt sich das überhaupt? Werde ich damit erfolgreich? Kann ich überhaupt Geld verdienen? Ich meine, diese Fragen stellt sich wahrscheinlich jeder, nicht unbedingt täglich, aber die tauchen immer mal wieder auf. Also ich meine, ich weiß jetzt ja auch nicht, ob das mit dem Podcast hier das Richtige ist. Ich probiere es einfach aus und will dranbleiben. Er geht aber auch noch auf, dann zu der Psyche gehen und dann auch noch so Sachen wie Grenzen, die wir uns selber setzen, die gibt's vielleicht gar nicht. Indem wir uns selbst limitieren, ja, schaffen wir das nicht. In dem Punkt finde ich aber, das ist jetzt, glaube ich, soweit ich weiß, nicht mein Buch, dass da Vorbilder auf jeden Fall eine große Rolle spielen können, weil das sind ja dann meistens Leute, die haben ja schon das erreicht oder sind in der Richtung weiter, in die wir möchten, und die zeigen uns ja dann, wo die Grenze, wo deren Grenze ist oder wo sie momentan sind. Und die Grenze ist natürlich dann weiter oder größer als unsere, die wir uns vielleicht selber setzen würden, wenn wir jetzt da anfangen. Und entsprechend sieht man natürlich, was möglich ist und kann sich dann selbst noch viel mehr anstrengen, wenn man sich nicht so selbst limitiert und das Ziel dann vielleicht viel kleiner ist. Ich meine, der Elon Musk hat da ja auch seine Methode, dass er dann immer mehr fordert, obwohl das vielleicht, sagen alle, ist ja nicht möglich in dem Zeitraum, das Feature XY oder was weiß ich was, das Produkt zu bauen, das Auto, gibt die Ziele vor, 120%, 110%, wie auch immer, und dann schafft man das vielleicht nicht, aber man ist dann trotzdem am Ende, am Stichtage weiter, als wenn man jetzt ein Ziel vorgibt mit 100 oder vielleicht nur 90% oder 80, dann schafft man das natürlich auch, dann schafft man das locker und dann, ja, toll. Aber man hätte in dem Zeitraum viel mehr ermöglichen können. Ja, und noch ein Punkt, den ich hier auch erwähnen will, ist der Selbstbetrug. Da geht da auch noch ein bisschen drauf ein. Ist ja auch wieder sowas mit den, es geht auch wieder mit den Selbstzweifeln so einher. Man sagt dann, ja, pff, ja, also eigentlich war das ja gar nicht möglich. Ja, die Umstände, der Markt war nicht da. Ja, okay, das wäre jetzt noch ein sinnvoller Punkt, oder das wäre gar keine Ausrede, wenn man dann am Markt vorbei entwickelt hat. Aber das sind ja so Themen, wo man sich dann selbst betrügt, indem man, ja, das ist so ein Selbstschutz. Die menschliche Psyche ist ja schon so ein Ding. Muss man echt gucken, wie man sich da selbst trimmen kann oder quasi ja programmieren schon fast kann, dass man das möglichst vermeidet, sich selbst zu betrügen und einfach an sich weiterarbeitet. Indem man, ja, schon wieder der Elon Musk, der hat große Ziele und da gibt's dann halt keine Ausreden, wenn es nicht klappt, sondern man muss dann gucken, wie es anders geht. Also ihr merkt schon, ich hab die Biografie von Elon Musk gelesen und ja, finde viele Punkte, die er so vertritt, ja, ziemlich sinnvoll und ziemlich cool. So, und das dritte Buch, das ist jetzt nämlich nicht die Biografie von Elon Musk, wie ihr vielleicht gedacht habt, sondern Überraschung, es ist das Buch Deine Träume, Schlüssel zur Selbsterkenntnis von Anne Faraday, Anne mit Doppel-N. Das gibt's auf Amazon für Apfel und Ei, ich glaube, kostet 1 Euro bis 2 und dann noch Versand. Das ist aus den 80ern, soweit ich weiß. Und ja, also es lohnt sich, das Buch zu kaufen. Ich habe das durch den Hannes Ungerer in einem Video ja, entdeckt, kennengelernt, das Buch. Habe es mir dann direkt bestellt und kann echt sagen, das Buch ist geil. Wenn ihr jetzt an Träume denkt, dann denkt ihr vielleicht an Ziele oder sowas. Darum geht es jetzt hier nicht. Es geht um wirkliche Träume nachts. Und das ist ja ein ziemlich interessantes Thema, finde ich zumindest. Das Buch ist dann unterteilt in drei Kapitel oder Oberkapitel. Das erste ist die Spielvorbereitung. Da geht es darum, dass man überhaupt seine Träume wieder wahrnimmt. Weil bei mir war das jetzt so, dass ich ja in den letzten Jahren, kann man schon sagen, relativ wenig geträumt habe. Oder die meisten kennen das wahrscheinlich auch von sich aus, dass man die Träume morgens gar nicht mehr wahrnimmt. Also man erinnert sich nicht mehr dran. Man hat vielleicht geträumt, aber die sind dann nicht mehr wirklich im Kopf. Und da geht es dann darum, dass man sich davon frei macht, dass man nicht träumt. Also man träumt trotzdem, sagt sie zumindest. Und dass man sich frei macht und aktiv versucht, die Träume wieder, ja nicht einzufangen, aber dass man sich daran erinnert. Und dass man die dann auch aktiv aufschreibt, indem man so ein Traumtagebuch anfängt, indem man halt die Träume dann datiert und versucht, die zu deuten. Ich muss sagen, das Deuten finde ich gar nicht so einfach, auch wenn sie da viele Beispiele gibt, gerade im zweiten Oberkapitel. Aber mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass ich, seitdem ich dieses Buch gelesen habe, das ist jetzt ungefähr anderthalb Monate, schon knapp zwei Monate her, dass träume echt viel mehr. Also vorher habe ich die Träume nicht mehr so wahrgenommen und konnte mich morgens nie daran erinnern, also außer ganz selten, dann ist mir so halb der Traum eingefallen. Aber jetzt habe ich teilweise zwei oder auch manchmal habe ich sogar drei Träume pro Nacht, die ich mir dann aufschreibe. Aber oft sind es dann so zwei oder ein. Heute Nacht hatte ich zum Beispiel einen Traum, an den ich mich erinnere. Sind dann auch nicht die kompletten Träume, die ich dann noch weiß, aber es ist deutlich mehr, als bevor ich mich damit aktiv auseinandergesetzt habe mit dem Thema und dieses Buch gelesen habe. Das zweite Oberkapitel heißt dann das Spiel. Da geht es dann um, ja, um übliche Traumthemen, irgendwelche Wortspiele, die sich dann als irgendwas entpuppen können. Und ja, das sind dann viele Geschichten aus ihrer Gruppe. Also die hat so eine Traumgruppe in den 80ern gehabt, mit denen sie sich regelmäßig ausgetauscht hat, auch für dieses Buch. Ja, das fand ich, geht so. Also das erste Kapitel ist geil, definitiv. Das dritte finde ich auch sehr gut. Das zweite, das zieht sich so, also ich finde auf jeden Fall, dass es sich ein bisschen zieht. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ja, ist ganz interessant, aber dann irgendwann wieder, es wiederholt sich nicht, aber ja, weiß ich nicht. Also ich fand, es war ein bisschen zäh, das mittlere Kapitel, aber das Buch lohnt sich trotzdem. Ja, Kapitel 3 ist dann schon wieder interessanter, zumindest für mich. Da geht es dann um das Spiel für Fortgeschrittene, so heißt das. Und da geht es dann um geheime Saboteure. Das ist jetzt wieder geht wieder auf dieses Thema Selbstbetrug, Selbstzweifel, auch Grenzen, die man sich selber setzt, ein. Und sie nennt das dann Top Dog und Underdog. Das ist dann einmal, das sind so entgegengesetzte Meinungen oder Personen quasi, die in einem selber ja verschiedene Positionen vertreten. Der Klassiker, den man sich da vorstellen kann, ist wie der Schuljunge oder Schulmädchen, das lernen muss. Dann sagt der Top Dog, du musst lernen, damit du die Klausur schaffst. Und der Underdog, der will eigentlich raus mit den Freunden und was unternehmen. Und dann so einen inneren Konflikt, den man lösen will oder muss. Im Marketing nennt man das ja auch die kognitive Dissonanz, dass da so ein Konflikt in einem drin ist. Beziehungsweise das Marketing, aber es ist ein Marketing-Thema, beziehungsweise ein psychologisches Thema, weil ich meine, Marketing ist ja viel Psychologie. Oder das Beispiel, was sie, glaube ich, auch noch aufführt, war, dass eine Frau, die ihren Mann verloren hat vor einigen Jahren, jetzt wieder neue Männer kennenlernen, datet, wie auch immer. Und dann sagt natürlich die eine Seite, der Top Dog, ja, dein Mann, du kannst ihn doch nicht hintergehen. Ihr habt euch doch so geliebt, ihr wart 30 Jahre oder was ich wie lang zusammen und das geht doch nicht. Und der Underdog, ja, ich habe doch jetzt abgeschlossen mit ihm. Er will ja auch, dass ich mein Leben weiter fortführe. Das sind dann diese Konflikte, die in einem entstehen. Finde ich sehr interessant, das Thema. Also dieses Kapitel. Ja, also wenn das was für euch ist, auf jeden Fall lesen. Es geht dann noch so ein bisschen auf Albträume ein und ja, wie die sich zusammensetzen. Ja, ist auch noch ganz interessant. Aber das mit diesen geheimen Saboteuren finde ich persönlich für mich interessanter. um das deuten zu können, und obwohl ich mir da noch mal ein bisschen schwer tue, aber es ist auf jeden Fall ein Anfang, muss ja irgendwo anfangen und dann sich damit auseinandersetzen mit dem Thema. Ja gut, das waren jetzt eigentlich auch schon alle meine Top 3 Bücher momentan. Ich mache vielleicht demnächst nochmal, wenn euch das Video, der Podcast ist kein Video, gefallen hat, dann lasst mir das irgendwie zukommen, schreibt einen Kommentar, eine Bewertung, dann weiß ich, dass euch das gefallen hat und dann könnte ich demnächst nochmal einen Podcast machen zu neuen Top 3 Büchern oder also meine Liste ist ja wie gesagt ziemlich lang, habe ich noch viel zu tun, habe mir jetzt auch erst gestern ein paar Startup-Bücher gekauft für einen guten Preis und entsprechend bin ich gut versorgt, also da wird dann demnächst auch nochmal ein bisschen mehr zukommen zu weiteren Büchern, die ich euch dann empfehlen kann. So, dann nochmal kurz zur Zusammenfassung. Also die Top 3 Bücher von mir waren jetzt heute, sind es Senkrechtstarter, wie aus Frust und Niederlagen die größten Erfolge entstehen, vom Rolf Schmiel, dann Fokus von Hermann Scherer und das dritte Buch war Deine Träume, Schlüssel zur Selbsterkenntnis von Anne Faraday. Alles, finde ich, sehr gute Bücher. Verlinkt jetzt auch nochmal in den Shownotes. Und dann danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt was mit den Büchern anfangen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Und ciao.